Kundgabe 5695. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.06.1953. Richtet eure Sinne geistig. Richtet eure Sinne geistig. Alles, was der Erde angehört, was euch an die Erde gefesselt hält, ist wertlos für die Ewigkeit. Was ihr aber geistig erstrebet, bleibt euch und entwickelt euch zur Höhe. Richtet all euer Denken hinauf zu Gott und beachtet das Irdische nur so weit, dass ihr eure Pflichten erfüllet, die desto geringer sein werden, je mehr ihr Gott und sein Reich zu gewinnen suchet. Lernet alles Weltliche als Blendwerk des Satans betrachten, so wie es euch zurückhält vom Streben nach oben. Wohl könnet ihr auch den Anforderungen gerecht werden, die das Erdenleben euch stellt, denn es wird euch Beistand gewährt vom geistigen Reich, so ihr dieses als erstes begehret. Dann erfüllet sich auch das Erdenleben von selbst. Dann wird alles so geleitet, dass es eurer Aufwärtsentwicklung zum Besten gereichet. Denn so wie ihr nur eure Sinne geistig richtet, wird euch auch von geistiger Seite Unterstützung gewährt. Und in der letzten Zeit vor dem Ende solltet ihr Menschen mehr denn je euch befassen mit den Gedanken an die andere Welt, an die Welt, die ihr nach dem Tode eures Leibes betretet und die ihr selbst euch zubereitet durch euren Willen, durch euer Leben auf dieser Erde. Denn das Ende steht nahe bevor. Und nicht alle Menschen können mit einer normalen Zeitdauer ihres Lebens rechnen. Nicht alle werden das Ende erleben oder überleben. Es werden viele Menschen schon vorzeitig abgerufen werden und wenig vorbereitet sein für das geistige Reich. Und das darum, weil sie nur ein rein weltliches Leben führen, weil sie keine Bindung haben mit dem Reich, das ewig wäret, wo das eigentliche Leben erst beginnt, wo aber auch der Tod die Seele erwarten kann, die nicht auf Erden gestrebt hat, nach dem Leben. Und an diese Menschen ist die Mahnung gerichtet: Gedenket eurer Seele, denn der Körper bleibt nicht bestehen, die Seele aber kann nicht sterben, sie bleibt bestehen und kann doch tot sein im Geist. Richtet eure Sinne geistig, messet dem Erdenleben nicht zu viel Wert bei, erkennet, was ihr seid, wenn ihr alles Irdische zurücklassen müsstet, und sorget, dass dann eure Seele erstrahlet in geistigem Reichtum, dass sie sich ein Leben erworben hat in Kraft und Licht, ein Leben, das ewig wäret und Seligkeit ist. Amen.